Morning has broken. Ein Zitat. It took all the strength I had, not to fall apart. Ein Billy Weagle. Anmerkung des Kängurus. Auf eines möchte ich hinweisen. Obwohl ChatGPT und Konsorten das inzwischen inflationär und dabei selten witzig betreiben, war das ursprünglich mal meine Idee mit den falsch zugeordneten Zitaten. Verpennt stolpere ich in die Küche und versuche mir Frühstück zu machen. In der Brottüte ist nur noch ein kleiner trockener Kanten. Im Radio läuft Morning has broken. Der Morgen hat sich in die Welt erbrochen. Ich weiß, das ist keine wörtliche, korrekte Übersetzung, aber gefühlt stimmt sie. Gibt einfach so Tage, oft sind es Montage, sehr häufig die Montage nach einer Wahl. Das Känguru kommt in die Küche gehüpft. Das Küchenregal wackelt aber bedenklich. Ein Problem, um das ich mich morgen kümmern werde, was ich schon gestern gedacht habe. Man kann einfach nicht jeden Nazi einzeln beleidigen, sagt das Beutetier. Ich habe es jahrelang probiert, aber es sind schlicht zu viele. Auch habe ich den nagenden Verdacht, dass eine Beleidigung, und sei sie noch so geistreich, einen Nazi womöglich gar nicht zum Umdenken bringt. Aha, sage ich, während ich versuche, den kleinen Brotkanten, den ich wieder besseren Wissens versucht habe zu toasten und das ich nun ganz dumm im Toaster verklemmt habe, durch Schütteln rauszukriegen. Warum, frage ich, warum nur? Warum die Leute mal wieder Lügner gewählt haben, die offensichtlich nicht ihre Interessen vertreten? Nee, das meinte ich nicht, obwohl das natürlich ebenfalls eine interessante Frage ist. Ich könnte es dir erklären, aber danach wärst du auch nicht glücklicher, sagt das Känguru. Versuch's. Wie viel Zeit hast du denn? Wie kurz kannst du es machen? Ein Wort. Ein Wort? Profitinteressen, sagt das Känguru. Oh, jetzt verstehe ich alles, danke. Gerne. Ich rolle mit den Augen. Ich nehme an, du hättest doch lieber ein wenig mehr Erläuterung, fragt das Beutetier. Probier es mal mit einem ganzen Satz. Fein, das Känguru überlegt kurz. Dann sagt es, progressive Politik, die sich für soziale Gerechtigkeit und den Erhalt unserer Lebensgrundlagen einsetzt, muss zwingend Reichtum umverteilen und unsere Ökonomie umbauen, was eigentlich mehrheitsfähig sein sollte, da es dem Wohl der Mehrheit dient. Aber die konkreten Maßnahmen kommen sehr häufig den Profitinteressen einiger sehr mächtiger Akteure im In- und Ausland in die Quere, die deshalb seit langer Zeit selbst mit Hilfe ihrer Interessenvertreter, damit meine ich neoliberale oder rechte Parteien sowie entsprechend ausgerichtete Medienkonzerne, Social-Media-Plattformen, Thinktanks, Lobbyvereine und AstroTurf-Bewegungen, Front gegen die erwähnte Politik machen und in diesem Kampf nicht davor zurückstrecken, mithilfe von Desinformationskampagnen rassistische, sexistische und sozialdarwinistische Ressentiments zu schüren, um die Wählerinnen und Wähler auf Irrwege zu führen, die der Allgemeinheit schaden, aber die Profitinteressen der wenigen schützen. Kannst du mir das auf ein T-Shirt drucken? Frage ich, während ich mit einer Gabel im Toaster rumstoche. Das Känguru steht auf und zieht den Stecker des Geräts aus der Steckdose. Gute Idee, sage ich. In der Tat, sagt das Beutetier, wenn dumme Menschen dumme Sachen machen, muss man den Stecker ziehen. Ich nehme den Toaster aus dem Regal, um das Problem genauer zu inspizieren. Aus irgendeinem mir nicht ganz klaren Grund sorgt die Entnahme des Geräts allerdings dafür, dass das wackelige Küchenregal auf mich kippt. Ich stemme mich schnell dagegen. Und jetzt, frage ich, was machen wir, damit es nicht kippt? Nun, sagt das Känguru ruhig. Wir müssen dagegenhalten und gleichzeitig die ganze alte Scheiße auseinandernehmen, säubern und dann wieder besser zusammenbauen. Aber wie, frage ich, während ich mit dem Regal kämpfe, wie soll das alles gleichzeitig gehen? Wie? Fragt das Känguru und steht auf. Ich sag dir wie. Es kramt an seinem Beutel und holt einen kleinen Werkzeugkasten heraus. Gemeinsam.